Achtung! Achtung! Deutsche Offiziere und Mannschaften! Zu euch spricht das Nationalkomitee Freies Deutschland! Gebt Antwort! 10 Jahre lang haben Hitler, Göring, Goebbels und Ley euch mit verschwenderischen Worten versichert, dem deutschen Volk Glück und Freiheit zu bringen. Aber wohin haben sie es geführt? Jetzt gehen auch den Blinden die Augen auf. Der Krieg Hitlers ist verloren. Das Volk beginnt zu fragen, es will Antwort. Das Volk fragt, wozu muss auch jetzt noch sinnlos Blut fließen, wo jeder weiß, dass der Krieg verloren ist? Gebt Antwort! Wozu klammern wir uns an fremden Boden, den wir doch herausgeben müssen, und opfern dafür unsere Väter und Söhne? Gebt Antwort! Wozu wird der Hass der anderen Völker noch weiter angefacht und unser Schuldkonto bei den Friedensverhandlungen vergrößert? Gebt Antwort! Wozu müssen unsere Städte eine nach der anderen zu Trümmern werden, wo nichts mehr zu gewinnen ist? Gebt Antwort! Wozu müssen die Frauen und die Kinder heimatlos umherirren oder in der Fremde zugrunde gehen? Gebt Antwort! Wozu verhaftet man aufrechte Deutsche, die aus Sorge um ihr Volk die Wahrheit sagen? Gebt Antwort! Das deutsche Volk fragt, wo ist der Ausweg aus diesem blutigen, verfluchten Kriege? Gebt Antwort! Warum treten Hitler und seine Regierung nicht ab, da kein Land mit ihnen Frieden schließen wird? Gebt Antwort! Warum schweigen die Führer? Gebt Antwort! So fragt das Volk, aber es bekommt keine Antwort mehr. Warum bekommt das Volk keine Antwort? Weil die Regierenden zu feige sind, um die Wahrheit zu sagen. Aber die Welt fragt heute das deutsche Volk, wollt ihr als Staat aufhören zu sein oder eure Unabhängigkeit behalten? Gebt Antwort! Wollt ihr mit Hitler in Schande untergehen oder euch von ihm befreien und die Achtung der Völker wiedererobern? Gebt Antwort! Darauf will die Welt jetzt Antwort haben. Und diese Antwort will sie nicht in Worten ausgedrückt haben, sondern in Taten. Und diese Antwort kann nur klar und eindeutig sein. Beseitigung des Hitlerregimes, Rückführung der Wehrmacht in die Heimat, Wiederherstellung von Friede und Recht. Also, gebt Antwort! Nationalkomitee Freies Deutschland.